comprensibile dunque che in questo contesto non poteva mancare un'attenzione all'opera di Kant sulla religione. E l'attenzione, la programmazione di questo convegno, che prende lo spunto dalla ricorrenza bicentenaria della pubblicazione dell'opera di Kant sulla religione, vedo che ha riscosso anche nella pubblicistica e sulla stampa nazionale e locale un interesse notevolmente superiore a quello che modestamente mi attendevo. È un po' una gloria del nostro istituto che l'attenzione sull'argomento è stata ripresa anche dai giornali nazionali, la stampa, 24 ore, la Repubblica, e ha avuto degli interventi tutt'altro che convenzionali anche sui giornali locali. Questo rivela anche a noi, già in fase di inizio, vero, come è stata colta la attualità del discorso su Kant. Sarà forse l'incidenza con la riflessione sull'etica che viene stimolata particolarmente in questi nostri giorni. Sarà anche forse la rarità che in questi ultimi anni un ritorno su Kant rappresenta, certo qual modo in qualcuna di questi interventi sulla stampa ho quasi letto tra le righe, guarda un po' chi si vede, Kant ritorna all'attenzione. Beh, è bene che ritorni all'attenzione, anche per il mondo religioso e teologico, non c'è dubbio. È stato rilevato che Kant coltiva in fondo il concetto e l'idea di una ecclesia merito, direbbe Agostino, di una cristianità forse anonima che è ai confini molto più larghi, anche se noi non tanto circoscrivibili umanamente come noi vorremmo, rispetto alla ecclesia numero, no? Questa confluenza del regno di Dio, torno di nuovo ad esprimermi in termini agostiniani, della città di Dio che arriva fin dove arriva la prevalenza dell'amore di Dio, fino alla donazione di sé, al di sopra dell'amore di sé, a prevalenza dell'amore di Dio. Nella teologia cattolica ormai sono lontani i tempi in cui Kant era visto primariamente come un nemico, il veleno kantiano, uno scritto famoso dell'ambiente neoscolastico a suo tempo, no? Degli anni 20, se ben ricordo, no? E invece credo che sia più recepito e recepibile lo stimolo a precisare meglio che cosa si intende dentro il cristianesimo quando si parla di rivelazione, non semplicemente una imposizione intellettuale dall'alto, ma forse l'invito a un incontro misterioso tra quello che nell'uomo si trova di più profondo e quello che Dio compie per venire incontro. Ma è uno stimolo, è una provocazione anche per la teologia. Comunque non voglio diffondermi ulteriormente perché non mancano le relazioni, i temi, ricchissimi proposti per questo convegno. Anzi, se devo dire un po' la mia impressione dal lato organizzativo, quasi des guten zu viel, direbbero i tedeschi, un po' sovraccarico di relazioni, però niente di male, vedo che l'influenza contribuisce a falcidiare qualcuno dei temi proposti, e quindi ci sarà forse anche per questo un po' più tempo per il colloquio e per la riflessione. È doveroso ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla preparazione del convegno, e a cominciare dal professor Beschin, poi la segreteria più diretta, il lavoro quotidiano è stato portato in particolare dal professor Nestore Pirillo, che devo ringraziare in modo particolarmente cordiale per la diligenza, per la applicazione, per la discrezione con cui ha portato il suo contributo alla riuscita di questo convegno, e con lui naturalmente vecchio amico di casa e animatore dell'istituto stesso, il professor Silvano Zucal. Questi sono in realtà gli artefici che hanno portato il peso dell'organizzazione e che meritano un particolare ricordo. Accanto a questo mi sia consentito di ringraziare gli studiosi illustri stranieri in particolare che hanno voluto onorare con la loro partecipazione questa nostra iniziativa, il professor Hinske, che sta già al tavolo per la redazione di questa mattina, il professor Malter e il professor Verweyen, il professor Sala e il professor Schroeter. Nella riflessione che ha portato al convegno hanno inoltre collaborato in particolare il professor Claudio Cesa, il professor Fulvio Tessitore, rettore magnifico dell'Università di Napoli. Ecco, e chiedo venia se non posso diffondermi ulteriormente nell'elencazione dei nomi. Certamente la preparazione di questo convegno e la partecipazione è stata molto cospicua e rappresenta, come il foglio di programma dimostra, vero, l'apporto veramente molto diversificato, molto assortito e molto qualificato. Detto questo, a me non resta che consegnare la direzione dei lavori al professor Marco Maria Olivetti, professore ordinario della Facoltà di Lettere dell'Università La Sapienza di Roma, che è già al tavolo e al quale affideremo subito la direzione della giornata. Come tutti sanno, è autore di importanti opere di ermeneutica religiosa, direttore dell'Istituto di Studi Filosofici Enrico Castelli e curatore dell'edizione italiana dell'opera oggetto del nostro convegno La religione nei limiti della sola ragione. Il professor Olivetti dunque presiede e introduce i lavori di questa prima sessione. Non mi resta che augurare un buon soggiorno e un fecondo esito dei lavori. Allora, grazie Monsignor Roger e grazie all'Istituto di Scienze Religiose per l'onore che mi viene fatto affidandomi la moderazione di questa prima seduta del convegno, che mi sembra un convegno estremamente opportuno, non soltanto per la circostanza in qualche modo occasionale di celebrare il secondo centenario dello scritto kantiano sulla religione. Per la verità, rispetto a questo secondo centenario siamo di qualche giorno in ritardo, perché dal punto di vista numerico siamo nell'anno 94, ma insomma, peraltro, come ben noto, i centenari o i giubilei kantiani sono frequenti, per fortuna. Nel 95 ci sarà altro da celebrare, ma a me sembra importante non passare sotto silenzio questa occasione giubilare relativa allo scritto kantiano sulla religione, perché effettivamente l'opera di Kant è un'opera capitale, mi sembra, nel contesto di quella disciplina moderna, decisamente moderna, che è la filosofia della religione. Ora, affermare questo non significa fare un discorso di tipo ristrettamente professionale, cioè Cicero pro domo sua, quasi un discorso d'obbligo come rappresentante professionale di una certa disciplina. In realtà, certamente la filosofia della religione è una opera, scusate, è una disciplina, e le opere che riguardano questa disciplina sono opere di filosofia seconda, se così vogliamo esprimerci con una terminologia un po' scolastica, un po' tradizionale, ma se si pone mente al significato di quella vicenda storica, storico-culturale, che ha portato alla configurazione storica della disciplina filosofia della religione, è evidente che ci si trova di fronte ad una disciplina che sì è seconda sotto tanti aspetti, ma è una disciplina la cui configurazione e il cui delinearsi, il cui autonomizzarsi come disciplina specifica riveste un significato rispetto all'intera vicenda filosofica della modernità. Dunque si tratta di una disciplina, e l'opera di Kant, come vorrei dire adesso molto rapidamente, si situa proprio nel punto nevralgico di queste considerazioni, è una disciplina, la filosofia della religione, il cui apprezzamento storico coinvolge l'intera vicenda filosofica della modernità. È oggi diffusa e abbastanza generalmente recepita la tesi che la filosofia della religione sia una disciplina che prende il posto di una precedente disciplina che rispondeva al nome di teologia naturale, razionale, insomma la terminologia è oscillante. E questa tesi mi sembra una tesi accreditabile, comprovata, da condividere, personalmente ne sono un sostenitore. Ed è evidente che in questa vicenda, che mette in crisi la tradizionale, la tradita teologia naturale o razionale, e Kant ha un posto assolutamente centrale. Uso indifferentemente o oscillo nella mia terminologia, parlo di teologia naturale e teologia razionale, peraltro Kant stesso non è costante nell'uso di queste espressioni, volta per volta utilizza nello stesso senso l'una o l'altra delle due espressioni. Notoriamente, per esempio, nella Critica della ragion pura Kant parla piuttosto di teologia razionale, distinguendola dalla teologia rivelata, ma nelle lezioni sulla dottrina filosofica della religione la cosa è esattamente invertita, cioè usa piuttosto la teologia, l'espressione teologia naturale, a seconda appunto delle esigenze sistematiche che si presentano nel momento. Allora è evidente che se la filosofia della religione si configura nella modernità come ciò che subentra dal punto di vista disciplinare, che può istituzionalizzarsi dal punto di vista disciplinare, in quanto è presupposta una messa in questione della teologia naturale e razionale, con ciò stesso abbiamo detto la centralità di Kant in questa vicenda. Siccome, come dicevo, però la tesi del significato storico della filosofia della religione è oggi abbastanza recepita, io vorrei dire anche qualche parola critica, o vorrei fare qualche puntualizzazione che ovviamente risponde al mio punto di vista, ma che fa dei distinguo rispetto appunto ad una tesi generalmente recepita. Feyerabend, in quel suo noto, ormai molto noto, libro sulla riconfigurazione, come forse si potrebbe tradurre, della teologia naturale in filosofia della religione, sostiene appunto qualche cosa che è già enunziato nel titolo che io ho richiamato. Anche Jeschke, in quell'altro suo bel volume sulla ragione nella religione, riprende la tesi di Feyerabend e anzi la rinforza nel senso di parlare non di una riconfigurazione, di una Umprägung, ma di una vera e propria sostituzione della filosofia della religione alla teologia naturale. Ecco, il distinguo che io vorrei fare, proprio perché la posizione di Kant in questa vicenda sia preliminarmente collocata secondo quella che a me sembra una correttezza storica, la prima puntualizzazione che io vorrei fare, scusate se mi dilungo per qualche minuto, ma mi è stato richiesto peraltro dall'organizzazione di non semplicemente tacere e disciplinare un po' il traffico degli interventi, ma anche dire qualche parola. Ecco, quindi ottempero ad un invito che mi è stato fatto e sono molto contento di farlo. Dunque, dicevo, la prima precisazione che io farei per qualificare questa tesi generalmente recepita è questa. Sì, è vero che la filosofia della religione si configura come disciplina sostituendosi alla teologia naturale, però questa vicenda va vista, come ho già detto, come una vicenda che riguarda la storia della filosofia moderna e non soltanto la storia della filosofia tedesca. Ora, è vero che questo punto di vista è stato fatto valere prevalentemente e giustamente dalla letteratura tedesca, ma direi in primis, prima dei nomi che per esempio ho già fatto, direi questa è la tesi di Hegel. E Hegel accoglie certamente, se si pensa al corso di filosofia della religione del 24, e questo è detto molto esplicitamente ed è proprio lì che vengono utilizzati, direi, in contrapposizione o in rapporto di sostituzione i termini, virgolette, teologia naturale e il termine, virgolette, filosofia della religione. Il fatto che questa tesi però sia stata enunziata in lingua tedesca non significa che la vicenda concerna soltanto la filosofia tedesca. Questo lo dico non per sottovalutare o relativizzare il contributo di Kant, ma al contrario perché sia possibile coglierne l'importanza, la decisività, la specificità rispetto appunto ad una vicenda che è più generale. Il termine filosofia della religione non è soltanto un termine tedesco, è un termine che per esempio si trova, e direi prima sotto il profilo della storia delle parole, in Inghilterra, avendo qui seduto accanto a me il professor Hinske, mi viene in mente che proprio Hinske in un suo scritto, se non ricordo male, ha richiamato con rigore e severità l'attenzione sul fatto che la storia delle parole, la storia dei concetti, la storia delle idee sono cose da tenere distinte, e mi sembra un'avvertenza metodica di cui fare tesoro. E tuttavia non è che sto facendo di ogni erba un fascio, soltanto la rapidità con cui sto parlando che impone di trascorrere da un piano all'altro. Già dal punto di vista dunque della storia delle parole, il termine è un termine che è dato trovare precedentemente e in altra area linguistica. Ma a prescindere e senza, diciamo, voler dare un valore consacrante ed assoluto alle parole con cui si esprimono determinati concetti e determinate dinamiche della storia delle idee, ecco, anche dal punto di vista della storia dei concetti e della storia delle idee, la filosofia della religione è più ampia di quel suo momento tedesco di cui Kant è un rappresentante estremamente significativo. Però anche in questa maggior ampiezza, se anche consideriamo questa maggior ampiezza, mi sembra che non soltanto rimanga in piedi la tesi di un sostituirsi della filosofia della religione alla teologia naturale, ma anzi questa tesi, nonché rimanere in piedi, è ulteriormente rafforzata, è corroborata. Si pensi all'esempio, per pensare agli esempi illustri, si pensi all'esempio di Hume, ai dialoghi sulla religione naturale, dove il termine religione naturale, ancora una volta, non è da prendere come sinonimo di teologia naturale, ma c'è, diciamo, una sinergia tra questi due termini e tra la dinamica delle idee e dei concetti che questi due termini esprimono. Kant, in questo movimento complessivo della storia del pensiero europeo, è importante non solo perché è fra coloro che più di ogni altro hanno contribuito a mettere in questione la cognitività della metafisica, il carattere scientifico della metafisica, e dunque la teologia naturale, donde poi l'esigenza di riempire, diciamo, il posto con una diversa disciplina, la filosofia della religione, non solo per questo Kant è importante, ma mi sembra che sia importante anche per un'altra, per un altro punto con il quale vorrei concludere queste mie considerazioni preliminari e che io ritengo molto caratterizzante, forse del mio modo di considerare la questione, ma indubbiamente anche della posizione specifica, storicamente peculiare di Kant. E il punto è questo: la tesi largamente condivisa del sostituirsi della filosofia della religione alla teologia naturale rischia di far perdere appunto la specificità della posizione kantiana in ciò che, affermata in senso in qualche modo cattolicizzante, come è il caso di Feyerabend, pur culminando l'indagine storica che l'autore che ho menzionato conduce, pur culminando in Kant e nell'epoca kantiana, tuttavia smarrisce, attenua, cancella un poco la contrapposizione di filosofia della religione a teologia naturale, suggerendo in qualche modo una sorta di continuità tra l'una e l'altra disciplina, che è esattamente quella continuità che era dato riscontrare nel vecchio schema della apologetica, per cui c'era una demonstratio religiosa, che è appunto, che non per caso nei curricula delle istituzioni universitarie cattoliche è stata spesso chiamata filosofia della religione, la quale demonstrazio religiosa poi trascorreva in qualche modo senza soluzione di continuità in una demonstrazio cristiana e infine in una demonstrazio cattolica. Dunque c'era una sorta di continuità fra questi capitoli di un'unica considerazione disciplinare che andava sotto il nome di apologetica. Ebbene, per Kant le cose certamente non stanno così. C'è decisamente un'individuazione di limiti, quei limiti che per esempio sono i limiti della religione quando venga considerata dal punto di vista della sola ragione, entro i limiti della sola ragione, e questi limiti, se non rappresentano una frattura, rappresentano tuttavia un iato, è qualche cosa che non può essere considerato come ciò che può essere attraversato senza problema. E d'altro canto mi sembra che questa considerazione di una opposizione, una vera e propria opposizione di filosofia della religione a teologia naturale o razionale, vada messa a punto anche rispetto alla riformulazione che la tesi in questione ha avuto in Jeschke, perché insomma a me pare che il discorso di Jeschke consista nel far vedere che la filosofia della religione di per sé non dirò inconsistente, ma è animata da certe esigenze interne o da certe aporie interne che la portano a ritrovare e a riconquistare una teologia filosofica sotto il nome di teologia speculativa. Ora, questo è indubbiamente vero se si guarda Hegel, e questo è sicuramente vero per chi ritenga di dire che Hegel è il necessario esito di una filosofia critica come quella di Kant. Però questa posizione, cioè di uno Hegel visto come necessario esito di Kant, non è prescritta dal medico, per così dire, e si possono avere delle opinioni diverse in proposito. Il caso di Kant e della religione entro i limiti della sola ragione è appunto il caso di una filosofia della religione, anche se Kant non usa ancora questo termine, ma ritengo che sia legittimo utilizzarlo, è il caso di una filosofia della religione che non si lascia concludere in una teologia speculativa. Allora, a fronte di questa affermazione negativa che io ho ora fatto, non si lascia concludere in una teologia speculativa, bisognerebbe affiancare un'altra tesi in termini positivi, e cioè che la filosofia della religione, così come Kant la concepisce, è una filosofia della religione la quale si pone il problema filosofico della rivelazione. Non per includerlo in un movimento speculativo, come potrebbe essere appunto il caso della filosofia della religione hegeliana, perché questa inclusione non è possibile dal momento che c'è una zona che permane al di fuori dei limiti che sono prescritti alla sola ragione. Ma si pone il problema di questi limiti, e porsi il problema di questi limiti significa porsi il problema filosofico di una possibilità della rivelazione. Questa tesi positiva, cioè di una filosofia della religione che ha anche i connotati di una filosofia della rivelazione, non nel senso hegeliano, non nel senso schellingiano, ben inteso, è una tesi che a me sembra convalidata dalla realtà storica del periodo che noi abbiamo in esame e che verrà esaminato durante il corso di questo convegno. La cosa può essere detta in termini di contestualizzazione storica, basti pensare che il Versuch di Fichte era il Versuch di una critica di ogni rivelazione, dove critica è da intendersi, e Fichte ha ritenuto di comprendere questo termine in senso rigorosamente kantiano, fino appunto a porsi il problema nel saggio del 92 di una deduzione del concetto di rivelazione, una deduzione a priori del concetto di rivelazione. Ma ci sono tanti tratti kantiani in questo saggio di Fichte, così come peraltro si potrebbe dire, e il collega Verweyen lo farebbe valere, che ci sono anche molti aspetti di differenzianti. Tuttavia è un dato un dato storico contestuale che può valere a mostrare attraverso un esempio noto come in quel preciso momento storico una dottrina filosofica della religione o una filosofia della religione significava porsi il problema filosofico della rivelazione, il problema di una filosofia della rivelazione che non aveva niente a vedere con una appropriazione filosofica di eventuali contenuti di un'eventuale rivelazione. Ma naturalmente dalla considerazione contestuale del momento storico che mi ha portato a menzionare Fichte si potrebbe passare all'esame dell'opera di Kant. Non è mio compito qui farlo, basti aver detto queste parole introduttive e basti molto semplicemente ricordare il titolo stesso che Kant ha ritenuto di dare all'opera al cui reiterato esame ora ci accingiamo, la religione entro i limiti della sola ragione. Ecco, questa delimitazione dei limiti, per l'appunto, dei Grenzen, è una delimitazione che si pone il problema della rivelazione come problema filosofico. Tutta la dottrina dei parerga, che fa sì che Kant, poi con delle oscillazioni tra la prima e la seconda edizione dell'opera, metta in appendice determinate questioni in quanto sono oggetto di fede riflettente, in quanto appartengono già al dominio di un pensamento filosofico dei contenuti presunti rivelati, però ripeto con delle oscillazioni, perché proprio la prima apprendice, il primo parergon, che nella seconda edizione è staccato dal corso della trattazione e diventa appunto un appendice, nella prima edizione dell'opera era l'ultimo paragrafo del primo capitolo, oscillazione significativa mi sembra. Kant in una annotazione insiste nel dire che la religione entro i limiti della sola ragione non è religione aus bloßer Vernunft, non è una religione dedotta dalla sola ragione. E così anche in questa annotazione, in questo parergon che nella seconda si presenta come tale nella seconda edizione, Kant usa una terminologia molto significativa nello spiegare perché ha dato luogo a questi paragrafi. Dice che le idee di cui si tratta in queste appendici, di queste idee, dice, sie gehören nicht innerhalb dieselben Vernunft, aber stoßen doch sie an. Ecco, questa espressione è un vero poema, è un programma, e sarebbe interessante sottoporla, vorrei dire, persino ad un'analisi grammaticale, Ma dunque, questa era le brevi parole introduttive che mi sembrava di poter dire per rispondere all'invito che gentilmente mi è stato offerto. Non voglio intrattenere di più e rubare del tempo all'esposizione del collega Hinske, il quale parlerà in tedesco, diceva, molto cortesemente, come è nel suo stile, cioè con un tono quasi di volersi giustificare di questo fatto, poiché la traduzione del testo, che peraltro ci è stata distribuita, è arrivata in ritardo, ma io gli facevo osservare che mi sembra del tutto degno che un convegno su Kant cominci nella lingua di Kant, una lingua peraltro che gli studiosi di Kant hanno del tutto familiare e nella quale probabilmente spesso si ritrovano meglio che dovendo poi fare sforzi di ritradurre il tutto nel lessico kantiano originario. Quindi sono molto lieto di dare la parola al collega Hinske. Prego. Ja, meine Damen und Herren, während der Ausführungen von Herrn Kollegen Olivetti habe ich unentwegt nachgedacht, was das nun eigentlich ist, worüber ich spreche. Theologia rationalis oder Religionsphilosophie. Und ich fürchte, es ist keines von beidem, sondern es ist eine Frage, die noch einmal einen Schritt zurückgeht. Und sich zu besinnen versucht, ob das, was wir tun, überhaupt eine sinnvolle Frage ist. Ich werde natürlich auch Probleme der Theologia Naturalis oder Theologia Rationalis berühren. Wenn man Vernunfttheologie sagt, klingt das so anders, als wenn man sagt Theologia Rationalis. Aber ich gehe also einen Schritt zurück sozusagen noch einmal und vielleicht ist es ja ohnehin nur ein historischer Beitrag über die Wirkungsgeschichte von Kant. Damit möchte ich also auch beginnen. Selten ist ein Buch so gegensätzlich aufgenommen und verstanden worden wie Kants Kritik der reinen Vernunft. Diese Gegensätze lassen sich bis in die ersten Jahre nach Erscheinen des Werks zurückverfolgen. Will man auch nur die äußersten Pole jener schwierigen Rezeptionsgeschichte markieren, so kann man auf der einen Seite Moses Mendelssohn in Berlin nennen. Gleich im Vorbericht seiner Morgenstunden oder Vorlesungen über das Dasein Gottes spricht er 1785 von dem, ich darf zitieren, alles zermalmenden Kant, und er fügt ein paar Seiten später hinzu, er hoffe nur, dass dieser Kant, mit demselben Geiste wieder aufbauen wird, mit dem er niedergerissen hat. Für Mendelssohn, der aufgrund seiner Krankheit Kants Werk freilich nur vom Hörensagen kennt, ich zitiere, aus unzulänglichen Berichten meiner Freunde oder aus gelehrten Anzeigen, die selten viel belehrender sind. Für Mendelssohn ist die Kritik also ein Werk, das alle vernünftige Erkenntnis Gottes, alle Theologia Naturalis, zu zerstören droht. Mendelssohns Rede vom alles zermalmenden Kant hat Karriere gemacht. Schon Borowski erwähnt sie 1804 in seiner immer wieder nachgedruckten Kant-Biografie. Zum Substantiv verschärft ist das Wort vom Alleszermalmer dann zu einer der geläufigsten Charakterisierungen Kants avanciert. Um dieses Kantbild zu veranschaulichen, sei hier nur an Heines Skizze zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland erinnert. Ich zitiere, man sagt, die Nachtgeister erschrecken, wenn sie das Schwert eines Scharfrichters erblicken. Wie müssen Sie erst erschrecken, wenn man Ihnen Kants Kritik der reinen Vernunft entgegenhält? Dieses Buch ist das Schwert, womit der Deismus hingerichtet worden ist in Deutschland. Vermutlich in bewusster Anspielung auf die Formulierung Mendelssohns fährt Heine fort, ich zitiere, sonderbarer Kontrast zwischen dem äußeren Leben des Mannes und seinen zerstörenden, weltzermalmenden, also alles zermalmenden Gedanken. Wenn aber Immanuel Kant, dieser große Zerstörer im Reiche der Gedanken und Terrorismus, den Maximilian Robespierre weit übertraf, so hat er doch mit diesem manche Ähnlichkeiten. Die Natur hatte sie bestimmt, Kaffee und Zucker zu wiegen, aber das Schicksal wollte, dass sie andere Dinge abwögen und legte dem einen einen König und dem anderen einen Gott auf die Waagschale. Denn was ist die Quintessenz der Kantschen Vernunftkritik im Hinblick auf die Frage nach Gott? Ich zitiere noch einmal. Gott ist nach Kant ein Noumen. Infolge seiner Argumentation ist jenes transzendentale Idealwesen, welches wir bisher Gott genannt, nichts anderes als eine Erdichtung. Es ist durch eine natürliche Illusion entstanden. Ja, Kant zeigt, wie wir von diesem Noumen, von Gott, gar nichts wissen können und wie sogar jede künftige Beweisführung seiner Existenz unmöglich sei. Die dantischen Worte, lass die Hoffnung zurück, schreiben wir über diese Abteilung der Kritik der reinen Vernunft. Soweit Heine. Vielleicht den äußersten Gegenpol zu einem solchen Kantverständnis, das bis in die jüngste Gegenwart hinein weiterwirkt, bilden die Jenaer Frühkantianer. Es handelt sich bei ihnen großenteils um protestantische Theologen, und zwar um Theologen, denen es mit ihrer Sache ernst war. Für sie bedeutet die Kritik der reinen Vernunft nicht etwa die Zerstörung der Religion, sondern geradezu eine Sicherung des eigenen Glaubens. Vor allem sehen sie in ihr eine Schutzwehr gegen jede Form von Materialismus und Freigeisterei. So erklärt Christian Gottfried Schütz, der spätere Herausgeber der Allgemeinen Literaturzeitung, bereits 1783 in einer Anmerkung zu Roustans von Danovius übersetzten Briefen zur Verteidigung der christlichen Religion. Ich zitiere, wenn auch alle spekulative Beweise dieser und ähnlicher Wahrheiten, also gemeint von Gott und Unsterblichkeit, wenn auch alle spekulative Beweise dieser und ähnlicher Wahrheiten vor dem strengsten Skeptizismus die Probe nicht halten sollten, so hat doch noch neuerlich Herr Kant in der Kritik der reinen Vernunft ganz deutlich gezeigt, dass die Gegner ebenso wenig spekulative Beweise für das Gegenteil aufbringen können, und dass denn doch der Glaube an Gott und Unsterblichkeit vermöge des Argumentia tuto und des ganzen moralischen Interesses Vorzug gegenüber dem Unglauben habe. Ende des Zitats. Nur ein Jahr später nennt der Theologe Johann Christoph Döderlein, zu diesem Zeitpunkt Prorektor der Universität Jena, im Vorlesungsverzeichnis Kant in einem Atemzug mit Bacon und schreibt, Baco verissime dixit, philosophiam levita gustatam id efficere, ut adivini numinis cognitionab erent hominum mentis, venitius haustam ad eam reducere, et nuper Kantius, acutissimus philosophorum, astronomiam hac putissimum laude celebrandam censuit, quod una omnium maxime immensam ignorantiae nostrae profunditatem aperuit et detexerit. Ich darf übersetzen. Bacon hat mit viel Wahrheit gesagt, eine flüchtig aufgenommene Philosophie führe dazu, dass der Sinn der Menschen von der Erkenntnis des göttlichen Waltens abgelenkt werde. Eine tief erfasste Philosophie aber führe zu ihr zurück. Und erst neulich hat Kant, der scharfsinnigste der Philosophen, zu dem Urteil gelangt, die Astronomie sei vornehmlich aus dem Grunde zu schätzen, dass sie als einzige von allen Wissenschaften den unermesslichen Abgrund unserer Unwissenheit aufdeckt und enthüllt hat. Gemeint ist die Anmerkung Kritik der reinen Vernunft A575b603 in dem Abschnitt von dem transzendentalen Ideal. Dass Texte wie diese eine erstaunlich frühe und eingehende Vertiefung in die Kritik der reinen Vernunft bezeugen, die dem geläufigen Bild von einer zögerlichen, erst mit Reinholds Briefen über die kantische Philosophie einsetzenden Aufnahme des Werks aufs Entschiedenste widersprechen, sei hier nur am Rande hinzugefügt. Schillers Gedicht von 1797, Die Worte des Glaubens, gemeint sind die Ideen von Freiheit, Tugend und Gott, mit dem eindringlich warnenden Versen, dem Menschen ist aller Wert geraubt, wenn er nicht mehr an die drei Worte glaubt, bringt die Bewusstseinslage der jener Frühkantianer vielleicht am unmissverständlichsten zum Ausdruck. Für sie aber war es die Kritik der reinen Vernunft gewesen, die allererst den Freiraum zu solchem Glauben eröffnet hat. Fragt man nach den Gründen für dieses gegensätzliche Verständnis der Kritik der reinen Vernunft, so könnte man zunächst versucht sein, darauf hinzuweisen, dass sich das Werk ja aus den unterschiedlichsten Bausteinen zusammensetzt, die sich keinesfalls immer nahtlos ineinander fügen. Die Patchwork-Theorie zählt heute bei allen Einwänden im Einzelnen, und deren gibt es nicht wenige, zu den unverzichtbaren Interpretationsmustern der Kritik der reinen Vernunft. So könnte es naheliegen, gegensätzliche Elemente der Kritik für ihre gegensätzliche Aufnahme durch die Zeitgenossen verantwortlich zu machen. Paradoxerweise ist es nun aber zu einem guten Teil ein und derselbe Grundgedanke Kants, der beiden diametral entgegengesetzten Auffassungsweisen der Kritik der reinen Vernunft zugrunde liegt. Nämlich der Gedanke einer Grenzbestimmung der reinen Vernunft. Die erste Auffassung, die in Kant den Alleszermalmer sieht, den Robespierre der Vernunfttheologie, versteht die Grenzbestimmung der reinen Vernunft einzig und allein als einen Kampf gegen die Metaphysik. Die reine Vernunft ist zumindest im Felde der theoretischen Philosophie nicht in der Lage, die Grenzen der Erfahrung zu überschreiten und den Ideen von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit ihre objektive Realität zu sichern. Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, wie sie die herrschende Metaphysik des Zeitalters zu entwickeln suchte, überschreiten daher die Grenzen, die der menschlichen Vernunft gesetzt sind. Eben deshalb ist Kant der Alleszermalmer, der das stolze Gebäude der Wolffschen Metaphysik dem Erdboden gleichgemacht hat und dem Glauben damit jede Stütze der Vernunft zu entziehen droht. Altius volantem arguit, sie hält die zu hoch fliegende zurück, heißt es denn auch in Anspielung auf Kritik der reinen Vernunft B8, auf der zweiten von Abrahamson geschlagenen Gedenkmünze zu Ehren Kants. Diese Auffassung trifft ohne Zweifel einen zentralen Gedanken der kritischen Philosophie. Sie übersieht aber nur zu leicht, dass Kant in Wahrheit eine doppelte Grenzbestimmung vornimmt. Der eine Adressat ist in der Tat die Metaphysik. Der andere, nicht weniger wichtige aber, sind die Erfahrungserkenntnis überhaupt und die Wissenschaften insbesondere. Während die erste Grenzbestimmung nur die Metaphysik in Frage stellt, das alltägliche Verhalten des Menschen in der Welt dagegen unberührt lässt, bedeutet die zweite zugleich so etwas wie eine Verunsicherung, ja, Beleidigung des gemeinen Menschenverstandes, des Common Sense. Beide Grenzbestimmungen aber sind in Wahrheit untrennbar miteinander verbunden und ergeben erst zusammengenommen ein zureichendes Bild von den Absichten und Leistungen der Philosophie Kants. Dazu heißt es in den Prolegomena unter dem Titel »Von der Grenzbestimmung der reinen Vernunft in einer auffälligen Doppelung«, ich zitiere, »nach den allerklärsten Beweisen, die wir oben gegeben haben, würde es Ungereimtheit sein, wenn wir von irgendeinem Gegenstande mehr zu erkennen hoffeten, als zur möglichen Erfahrung desselben gehört, oder auch von irgendeinem Dinge, wovon wir annehmen, es sei nicht ein Gegenstand möglicher Erfahrung, nur auf das mindeste Erkenntnis Anspruch machten, es nach seiner Beschaffenheit, wie es an sich selbst ist, zu bestimmen.« Ende des Zitats. Das ist nicht etwa nach der Devise doppelt genäht hält besser formuliert. Vielmehr bringt es die beiden ganz verschiedenartigen Stoßrichtungen jener Grenzbestimmung zum Ausdruck. Auf der einen Seite gilt mit dem Blick auf die Wissenschaften insgesamt, ich zitiere, Mathematik geht nur auf Erscheinung. Naturwissenschaft wird uns niemals das Innere der Dinge, das ist dasjenige, was nicht Erscheinung ist, entdecken. Auf der anderen Seite gilt mit Bezug auf die Metaphysik das strikte, ich zitiere, Verbot, sich nicht in transzendente Ideen zu verlieren. Die Grenzbestimmung der Wissenschaften ist dabei nicht weniger wichtig als die gegenüber der Metaphysik. Denn wie jeder Mensch unterliegt auch der Wissenschaftler ohne die Hilfe der Vernunftkritik dem, ich zitiere, gemeinen Vorurteile, Erscheinungen für Sachen an sich selbst zu nehmen. Und ist daher auf Schritt und Tritt der Gefahr der Hypostasierung ausgesetzt. Der Materialismus, der ja zu wissen meint, was die Dinge eigentlich und an sich sind, ist bei Lichte betrachtet eine solche Form der Hypostasierung. Der Determinismus, der die endlose Reihe der Bedingungen menschlichen Handelns für die definitive Antwort auf die Frage nach dem Menschen und dem letzten Beweggrund seines Handelns hält, eine andere. Kants Gedanke einer Einschränkung der Wissenschaften insgesamt auf den Bereich der Erscheinungswelt ist älteren Datums als seine Grenzbestimmung gegenüber der Metaphysik. Er lässt sich bis in seine Inauguraldissertation des Jahres 1770, De Mundi Sensibilis Atque Intelligibilis Forma et Principiis, zurückverfolgen. Seine Inauguraldissertation, in der er einen eigenen, gern überlesenen oder unterschätzten Paragraphen gefunden hat. Im Paragraphen 12 der Sectio Secunda die die eigentlichen Weichenstellungen der Schrift vornimmt, heißt es, ich zitiere, Phänomena recensentur et exponuntur primo sensus externi in physica deinde sensus interni in psychologia empirica. Die Erscheinungen prüft und erörtert man erstlich, sofern sie den äußeren Sinn zugehören, in der Physik, sodann, sofern dem inneren Sinn, in der empirischen Psychologie. Physik und Psychologie also sind parallel angeordnete Erfahrungswissenschaften, die es nur mit der Erscheinungswelt zu tun haben. Für die reinen sinnlichen Anschauungen von Raum und Zeit als konstitutive Formen des Mundus sensibilis aber gilt, ich zitiere, Mathes is pura spatium considerat in geometria, tempus in mechanica pura. Die reine Mathematik betrachtet den Raum in der Geometrie, die Zeit in der reinen Mechanik. Accedit hisce conceptus quidam, in sequidem intellectualis, et cuius tamen actuatio in concreto, exigit obitulantis notionis temporis et spatii, successiva adendo plura et juxta se simul ponendo. Qui est conceptus numeri, quem tractat arithmetica. Zu diesen kommt noch ein gewisser Begriff hinzu, der an sich zwar intellektuell ist, dessen Umsetzung in concreto aber dennoch die Hilfsbegriffe von Zeit und Raum verlangt. Dadurch, dass man mehreres nacheinander hinzutut und nebeneinander zugleich setzt. Das ist der Begriff der Zahl, den die Arithmetik behandelt. Damit sind ziemlich genau die Leitwissenschaften des 18. Jahrhunderts genannt. Für sie alle aber gilt, sensualium iter quidatur scientia, quanquam cum sint phenomena, non datur intellectio realis, sed tantum logica. Im Bereich der Sinneserkenntnis gibt es demnach Wissenschaft. Obgleich es bei ihnen, da es sich um Erscheinungen handelt, keine reale, sondern nur eine logische Verstandestätigkeit gibt. Wirkliche, reale Verstandestätigkeit, die die res sicuti sunt, die Dinge an sich, die den Mundus intelligibilis erreicht, bedarf offenbar ganz anderer Wege. Die Quellengeschichte dieses eigentümlichen Paragraphen, wenn er denn auf Anregungen anderer zurückgeht, liegt einstweilen noch völlig im Dunkeln. Es ist jedoch nicht gänzlich auszuschließen, dass auch hier Georg Friedrich Meyers Beiträge zu der Lehre von den Vorurteilen des menschlichen Geschlechts eine gewisse Rolle gespielt haben mögen. Und zwar auch hier wieder seine Ausführungen zu dem von ihm sogenannten Grundvorurteil der Erfahrungserkenntnis. Dieses Grundvorurteil nämlich ist die Quelle anderer Vorurteile, von denen es bei Meyer unter anderem heißt, ich zitiere, zuvörderst entsteht daraus das Vorurteil, vermöge dessen wir dasjenige nicht für wirklich halten, was wir nicht empfinden, und dasjenige den Gegenständen unserer Empfindungen absprechen, was wir an ihnen nicht empfinden. Sind etwa unsere Sinne allwissend? Es können demnach unendlich viele Dinge, Sachen und Veränderungen in der Welt wirklich sein, von denen wir weder eine klare Empfindung haben, noch eine solche Empfindung haben können. Ende des Zitats. Hat Kant am Ende solche eher skizzenhaften Gedanken Meyers ihrer wolfianischen Elemente entkleidet und aus ihnen dann die grundsätzlichen Konsequenzen für die Arbeit der Wissenschaften gezogen? liegen hier die Impulse, warum Kant die Wissenschaften generell dem Mundus sensibilis zugeordnet hat? Mehr als eine vage Vermutung, die eher ein Merkposten für die weitere Arbeit als eine Antwort sein will, ist an dieser Stelle jedoch nicht möglich. Wissenschaft also ist und bleibt unaufhebbar eine Sache der Erscheinungswelt. Was aber bedeutet das? Und was bedeutet es, 11 Jahre vor der Kritik der reinen Vernunft im Kontext der Inauguraldissertation? Warum widmet Kant dieser These trotz der militärischen Kürze der Schrift einen eigenen Paragraphen? Um das Gewicht jener Aussage zu erkennen, muss man sich die leitende Fragestellung der Dissertation vergegenwärtigen, wie sie ihr wohlüberlegter Titel auf das Genaueste zum Ausdruck bringt. Thema dieser genialen Schrift ist nicht etwa die Frage nach den Prinzipien der Sinnen- und Verstandeswelt, wie es die seit langem eingerissene Übersetzung des Titels von der Form und den Prinzipien der Sinnen- und Verstandeswelt nahelegt. Principiis ist, wie die Überschrift der Sectio Tertia und Quarta auf deutlichste zeigt, nicht auf Mundus, sondern auf Forma zu beziehen. Thema der Schrift ist die Frage nach den Gründen der Form der Sinnenwelt und nach dem Grund der Form der Verstandeswelt. Grund der raumzeitlichen Form der Sinnenwelt ist der Mensch als sinngebundenes Wesen mit seinen reinen sinnlichen Anschauungsformen von Zeit und Raum. Grund der Form der Verstandeswelt, der Welt der Res Sicutisunt, der Dinge an sich, ist Gott als Architektus und Creator Mundi. Eben damit aber ist die Grundsituation des Menschen beschrieben, an der Kant über alle Veränderungen und Umbrüche seiner Philosophie hinweg zeitlebens festhalten wird. Es ist das Schicksal des Menschen, in zwei ganz verschiedenen Welten zu leben. Einer Welt, die er selbst hergestellt hat und ständig neu herstellt, und einer Welt, deren unerbittliches Gesetz, deren Form seiner Verfügungsgewalt entzogen ist und an den Satz erinnert: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer diese Spannung nach der einen oder nach der anderen Seite hin aufzuheben sucht, verkürzt den Menschen um eine elementare Situation seines Daseins. Für die Wissenschaften bedeutet das, sie sind eine der grundlegenden Formen der Konstitution der Sinnenwelt, mit Hilfe der priorischen Erkenntnisfunktionen des Menschen. Sie sind eine Sache der transzendentalen Subjektivität. Über andere Dimensionen menschlichen Daseins vermögen die in einem solchen Sinne verstandenen Wissenschaften nichts auszusagen, weder positiv noch negativ. Letzterklärungen, wie immer sie geartet sein mögen, sind ihre Sache nicht. Je weiter die Verwissenschaftlichung des menschlichen Daseins fortschreitet, desto hermetischer schirmt sie ihn zwangsläufig gegen andere Dimensionen der Wirklichkeit ab. Ein Zeitalter, das keine andere Orientierungsinstanz mehr kennt als die Wissenschaft, ist ausweglos in den Mundus sensibilis verfangen. Es kreist nur noch in sich selbst. Zu den immer wieder diskutierten Problemen der Kant-Forschung gehört die Frage, ob oder inwieweit Kant überhaupt die Absicht gehabt hat, mit der Kritik der reinen Vernunft so etwas wie eine Wissenschaftstheorie zu liefern. Diese Frage, eine der vielschichtigsten Fragen der Kant-Forschung überhaupt, kann hier nicht erörtert werden. Sie böte Stoff für ein ganzes Buch. Zumindest einen Aspekt aber, den die Wissenschaftstheorie heute gern vergisst oder verdrängt, hat Kant mit seiner Vernunftkritik mit äußerster Eindringlichkeit zum Thema gemacht. Die Frage nach den Grenzen der Wissenschaft. Diese Leistung ist kaum hoch genug zu veranschlagen. Eine Wissenschaft, die nicht mehr von der Frage nach ihren prinzipiellen Grenzen beunruhigt ist, hat längst aufgehört, Wissenschaft zu sein. Es hat fast den Anschein, als sei Kant einer der ersten gewesen, die die Probleme einer zunehmenden Verwissenschaftlichung des Daseins hellsichtig erkannt haben. Wissenschaft ist eine unentbehrliche Form der Daseinsbewältigung. Sie ist zugleich eine Schutzwehr gegen Aberglaube und Schwärmerei, die in jedem Zeitalter ihr eigenes Gesicht annehmen. Aber sie reduziert den Menschen unerbittlich auf die Erscheinungswelt und bringt ihn damit im Falle ihrer Verabsolutierung um seinen metaphysischen Rang. Ähnlich wie sich in der griechischen Mythologie für den lydischen König Midas den Inbegriff des Geizes, alles, was er anfasste, eben dadurch unweigerlich in Gold verwandelte, gerät der Wissenschaft alles, was sie ihren Methoden unterwirft, zu einem Element des Mundus sensibilis. Grenzbestimmung der reinen Vernunft bedeutet daher zugleich einen vernünftigen Freiraum schaffen, indem sich der Mensch seiner Eingebundenheit in den Mundus intelligibilis bewusst werden kann. Es scheint eben dieser Aspekt der Kritik der reinen Vernunft gewesen zu sein, der das spontane Interesse der jener Frühkantianer in besonderem Maße geweckt hat. Auch für Döderlein führt ja noch ganz im Sinne des sokratischen Jahrhunderts gerade eine genauere und reichere Erkenntnis der Dinge, una exquisitio plinior quererum cognitio, den Menschen dazu, ut scirent quantum esset illud quod ignorarent, dass sie sich bewusst würden, von welchem Umfang dasjenige sei, was sie nicht wüssten. Besonderes Interesse verdient in diesem Zusammenhang der Brief von Schütz an Kant vom 10. Juli 1784, der erste Brief in dieser für die Geschichte der Kant-Rezeption so wichtigen Korrespondenz überhaupt. Schütz berichtet hier von denjenigen Passagen des Werks, die ihm bei der Lektüre der Kritik der reinen Vernunft offenbar besonders bewegt haben. Ich zitiere: Ich habe in verschiedenen meiner Kollegien schon Aufmerksamkeit fähiger Köpfe darauf, also auf die Kritik der reinen Vernunft zu lenken, gesucht und besonders Stellen wie Seite 753 bis 756, Seite 312 und folgende, bei deren Lesung ich sie gern hätte adorieren mögen, ihnen vorgelesen. Ende des Zitats. An der ersten der beiden Stellen aber heißt es bei Kant, ich zitiere, Wenn ich höre, dass ein nicht gemeiner Kopf die Freiheit des menschlichen Willens, die Hoffnung eines künftigen Lebens und das Dasein Gottes wegdemonstriert haben solle, so bin ich begierig, das Buch zu lesen. Denn ich erwarte von seinem Talent, dass er meine Einsichten weiterbringen werde. Das weiß ich schon zum Voraus völlig gewiss, dass er nichts von allem diesem wird geleistet haben. Nicht darum, weil ich etwa schon im Besitze unbezwinglicher Beweise dieser wichtigen Sätze zu sein glaubete, sondern weil mich die transzendentale Kritik, die mir den ganzen Vorrat unserer reinen Vernunft aufdeckte, völlig überzeugt hat, dass, so wie sie, die reine theoretische Vernunft, zu bejahenden Behauptungen in diesem Felde ganz unzulänglich ist, so wenig und noch weniger werde sie wissen, um über diese Fragen etwas verneinend behaupten zu können. Ende des Zitats. Mit eben dieser negativen Leistung der transzendentalen Kritik aber ist so etwas wie ein Freiraum eröffnet, jene wichtigen Sätze auf andere, der Sache angemessenere Weise zu sichern. Die zweite Stelle, auf die Schütz in seinem Brief anspielt, ist dann auch der berühmte Abschnitt von den Ideen überhaupt am Anfang der transzendentalen Dialektik. Die ganze transzendentale Analytik dagegen wird von Schütz in seinem Brief mit keinem Wort erwähnt. Den vielleicht plastischsten Einblick in die frühe Aufnahme der Kritik der reinen Vernunft in Jena bietet Schütz umfangreiche, nicht weniger als 18 Druckseiten umfassende Rezension der Erläuterungen über des Herrn Professor Kant Kritik der reinen Vernunft von Johann Schulz aus dem Frühsommer 1785. Diese Rezension hätte längst einen kommentierten Abdruck und eine Übersetzung ins Italienische verdient. In Wahrheit nämlich handelt es sich bei ihr, wie ja schon der gewählte Titel zeigt, um eine Anzeige der Kritik der reinen Vernunft, um eine groß angelegte Darstellung ihrer Ideen, zu der die gerade erschienenen Erläuterungen von Schulz nur die Gelegenheit bieten. Schütz hat hier offenbar die Resultate seiner mehrjährigen Beschäftigung mit der Kritik der reinen Vernunft, einem Buche, wie er schreibt, das in sich selbst Licht genug hat, in gedrängter Form zusammengefasst. Reinholds Briefe über die kantische Philosophie borgen von ihr an mehr als einer Stelle. Schütz schließt diese Darstellung nicht etwa wie Heine mit Kants Kritik aller rationalen Theologie. Vielmehr bietet diese nur die Folie für eine ausführliche Erörterung und Weiterführung der Moraltheologie, wie Kant sie ja bereits 1781 im Kanon der reinen Vernunft, also im zweiten Hauptstück der Methodenlehre der Kritik der reinen Vernunft, mit groben Strichen skizziert hat. Schütz schreibt, ich zitiere, diese Moraltheologie, gemeint ist eine Theologie, die die Selbsterfahrung des Menschen im moralischen Handeln zum Ausgangspunkt nimmt. Diese Moraltheologie hat den eigentümlichen Vorzug vor der spekulativen, dass sie unausbleiblich auf den Begriff eines einigen, aller vollkommensten und vernünftigen Urwesens führet, worauf spekulative Theologie nicht einmal aus objektiven Gründen hinweiset, geschweige davon überzeugen könnte. Den Ausgangspunkt jener Moraltheologie bildet für Schütz interessanter nicht, den Ausgangspunkt jener Moraltheologie bildet für Schütz interessanterweise nicht etwa ein tatsächliches, unangemessenes Verhältnis von Glück und Moralität, das hier auf Erden zu beobachten wäre. Darüber ließe sich ohnehin nur ein definitives Urteil fällen, wenn dem Menschen ein Blick in das Innere, in den intelligiblen Charakter, in das an sich des Menschen verstattet wäre. Ausgangspunkt ist für Schütz offenbar die Diskrepanz von pragmatischen Handlungsanweisungen, die auf Glückseligkeit, und von moralischen Handlungsanweisungen, die auf Sittlichkeit ausgerichtet sind. Also eben jener grundsätzliche Handlungskonflikt, den Kant in seinen Vorlesungen über philosophische Enzyklopädie auf die einprägsame Formel gebracht hat. Ich zitiere: Wer sich wohl verhalten will, handle wie Sokrates. Und wer glücklich sein will, wie Cäsar. Diese Diskrepanz von Klugheitsregel und Sittengesetz ist durch nichts aus der Welt zu schaffen. Sie bildet eine der Grundtatsachen des menschlichen Lebens, die dem Menschen im eigenen Handeln immer wieder bewusst wird und führt schließlich zu dem Gedanken, dass, ich zitiere Schütz, dass die notwendige Verknüpfung der Hoffnung, glücklich zu sein, mit dem unablässigen Bestreben, sich der Glückseligkeit würdig zu machen, nur gehofft werden kann, wenn eine höchste Vernunft, die nach moralischen Gesetzen gebietet, zugleich als Ursache der Natur zum Grunde gelegt wird. Das ist, wenn man das Dasein eines Gottes annimmt. Zugleich aber muss man annehmen, dass die itzige Sinnenwelt uns den wirklichen Erfolg dieser Übereinstimmung der Würdigkeit, glücklich zu sein, und der Glückseligkeit nicht darbietet. Dass eine solche moralische Welt für uns zukünftig sei. Gott also und ein künftiges Leben sind zwei von der Verbindlichkeit, die uns reine Vernunft auferlegt, nach Prinzipien eben dieser Vernunft nicht zu trennende Voraussetzung. Ende des Zitats. In der Sprache der Dissertation von 1770 formuliert: Grund der Form einer intelligiblen, das ist einer moralischen Welt, ist nicht die Vernunft des Menschen, sondern eine höchste Vernunft, die zugleich als Ursache, als Principium formae der Natur zum Grunde gelegt wird. Der Zugang zum Mundus intelligibilis und dem Grund seiner Form aber öffnet sich dem Menschen nun nicht mehr wie noch 1770 im realen Verstandesgebrauch des theoretischen Erkennens, sondern in der Selbsterfahrung des moralischen Handelns, die eine selbstständige, unableitbare und unreduzierbare Erkenntnisquelle eigenen Ranges ist. Wie Schiller es formuliert, das Herz nur gibt davon Kunde. Eben diese Neubegründung des Glaubens an Gott und Unsterblichkeit ist für Schütz die Quintessenz jener, ich zitiere, Neuordnung der Dinge, jenes Novi Rerum Ordinis, der sich in der Philosophie angefangen. Allem Vermuten nach liegt eben hier die Antwort auf die Frage, warum sich Schütz trotz zahlreicher anderer Verpflichtungen für die Verbreitung der Kritik der reinen Vernunft, dieses Werks des hellsten Tiefsinns, mit solcher Leidenschaft in die Schatzkammer.